die Juli-Kolumne. Ja, die heißt Dumm wählt gut und handelt von betreuter Politik. Das Betreuungsgeld erklärt aus einem Punkte das Weh und Ach einer Ordnung, die auf dem Glauben gründet, es werde, wenn alle allein oder in Gruppen ihren eigenen Vorteil suchen, im freien Spiel der Kräfte der Vorteil aller sich einfinden. Die Gruppen sind zahlreich, sie sind vielfältig und sie gehören doch von der Notgemeinschaft alleinerziehender Tretbootfahrer bis zum Deutschen Komitee vom Roten Kreuz zur einen oder zur anderen der zwei Seiten, die eine kapitalistische Gesellschaft bilden, wobei der Widerspruch zwischen den Seiten von allerlei Widersprüchen im Vereinsleben der Seiten selbst verunklart wird. Einen Großteil dieser Widersprüche produziert das Bürgertum, speziell das Deutsche, mit dem Unwillen oder der Unfähigkeit, seine Pflichten als Bourgeoisie, als ordentlicher Sachwalter seiner Klasse, angemessen zu erfüllen. Die Novelle zum Betreuungsgeld beispielsweise hätte vor einem halben Jahr in den Schredder gehört, als Dieter Hund vom Bundesverband der Deutschen Industrie und Michael Sommer vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die offiziellen Sprecher von Kapital und Arbeit, der Kanzlerin die gemeinsame Erklärung präsentierten, dass Betreuungsgeld gebe bildungs- und arbeitsmarktpolitisch die falschen Signale und passe nicht in unsere Zeit und ihre Herausforderungen. Es hätte, wäre der Kanzlerin nicht zugleich bedeutet worden, dass die Sache so eilig wie, sagen wir, die Senkung der Hoteliersteuern nun auch wieder nicht sei, sie da also einen gewissen Spielraum habe. Merkel nutzte ihn. Schroff ließ sie die Warnung der OECD vor dem Betreuungsgeld zurückweisen. Noch zur selben Stunde, an der diese Organization for Economic Cooperation and Development ihre Autorität als Politbüro der kapitalistischen Internationale mit dem Vorschlag reklamiert hatte, das Renteneintrittsalter mit Rücksicht auf die demografische Entwicklung alle 7 Jahre um 1 Jahr zu erhöhen. Bewundernswert, was die demografische Entwicklung, das Zauberwort der sozialen Propaganda, alles vermag. Ihr Kernsatz, immer weniger Beschäftigte müssten immer mehr Rentner durchfüttern, sodass für die Jungen schon demnächst von ihrem Lohn praktisch nichts mehr übrig bleibe, bestimmt jede Debatte. So albern Prognosen für die nächsten Jahrzehnte, Entschuldigung, ich musste hier mal den Straßenlärm abschalten. So albern Prognosen für die nächsten Jahrzehnte im Übrigen sind, wahr an dieser könnte sein, dass es im Reich des Kapitals weniger Menschen geben wird, die von ihrer Ausbeutung leben können und immer mehr, die auf Alimentation angewiesen sind. Seriöser als diese Annahme ist die andere, dass die Produktivität viel schneller steigt, als die Zahl der Beschäftigten sinkt, unterm Strich also ein beträchtliches Plus des Sozialprodukts stehen wird. Eignet sich die Bourgeoisie wie üblich den größten Teil dieses Reichtums an, hat die Gesellschaft ein demografisches Problem. Doch wie eine Gesellschaft mit ihren Alten umgeht, hat mal einer irgendwo gesagt, sei eine politische Frage. Als mathematische kenne sie nur eine richtige Lösung, die Euthanasie. Talkshow-Professoren, die noch vor Jahren Frühverrentung und Entlassungen als Ende der Arbeitsgesellschaft gefeiert haben, reden nun vom steigenden Bedarf an gut und immer besser ausgebildeten Fachleuten. Die nämliche Notwendigkeit, das Humankapital an den technischen Fortschritt anzupassen, hatte Ende des 19. Jahrhunderts zur allgemeinen Schulpflicht geführt, einem Eingriff in die Freiheit der Eltern, den strenggläubige Liberale in den USA noch heute für einen Vorboten des Bolschewismus halten. Anfang des 21. Jahrhunderts reicht Schule vom 6. bis zum 14. Lebensjahr lange nicht mehr hin. Die Wirtschaft verlangt Menschenmaterial, das 15 bis 20 Jahre oder mehr auf Staatskosten, und da sagen die Sparkommissare im Chor, müsse viel Geld in die Hand genommen werden, weil es um die Zukunft unserer Kinder gehe, wobei das Kollektiv, von dem das besitzanzeigende Fürwort unsere spricht, zuerst die eigenen sind. Das Menschenmaterial also, wollte ich sagen, bevor ich mich unterbrochen habe, 15 bis 20 Jahre belehrt, geschult, gedrillt, zugerichtet wurde, in Kindergarten und Vorschulen, auf weiterführenden Schulen, Hochschulen und Universitäten. In den letzten drei, die noch bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts etwas für bessere Leute waren, soll der Staat, sagt die Wirtschaft, die Kinder der Eingeborenen und der eingewanderten Unterschicht ab dem zweiten Lebensjahr qualifizieren. Nicht gerade zu allseitig entwickelten, das gerade nicht, aber doch zu ausbeutungsfähigen im Passiv. Dazu wird es nicht so schnell kommen, wie erhofft. Erreicht haben das erstens ein Ministerpräsident und Parteichef, dem die Einrichtung gesetzlich garantierter Kindertagesplätze zu teuer ist. Über den rechten Daumen 1,2 Milliarden, über den linken 2,5 Milliarden, der mit einem Fünftel oder Zehntel dessen seine in Bayern vorwiegend ländlichen Anhänger günstig stimmen und das Kinderleben in kleinfamiliärem Stumpfsinn bewahren möchte, den Arm plus blöd gleich rechts oder dumm wählt gut. Zweitens ein bunter, kleiner, doch wirkungsmächtiger Haufe gehobener Mittelstand aus den Grüngürteln, treusorgende Eltern, die allerorten durch die Verteidigung des Dreiklassenschulrechts ihren Plagen die Konkurrenz begabter Kids der diversen Unterschichten am höheren Arbeitsmarkt vom Leib halten und den Zweitwagen der Gattin, mit dem sie ihre Lieblinge zum Schwimmen oder Malkurs, zum Reiten oder zum Spielen im Villengarten bei einem bis fünf Gläschen Weißwein mit den Freundinnen fährt, einmal im Monat auf Kosten der Staatskasse betanken wollen. Bauern, die eine Frau gesucht und unter den Schönen des Landes die gefunden haben, die den vom Tagewerk am Joystick erschöpften Kleinen das beliebte Tiefkühl-Pizza-Dinner mit Analogkäse fünfmal häufiger kredenzen möchte. Das alles zur Freude der Pantoffelhelden des Propheten, in deren Universum Analphabetismus die Frau und die Tochter ziert, ihre Aufklärung eine Schande wäre, und die für diese Auffassung aus dem finstersten Tal der Hadertauern jetzt eine Anerkennungsprämie bekommen. Warum die Kanzlerin trotz alledem mit dem Betreuungsgeld spielt, deuten die gefühlten 100 Interviews an, in denen ihre eigenen Einfälle ganz unverdächtige Ministerin Schröder beteuert hat, sie habe da bloß einen Auftrag erledigt, der im Koalitionsvertrag stehe. Merkel scheint von einem anderen hohen Verfassungsorgan darüber informiert, dass das Gesetz, schon wegen des Ausschlusses der Arbeitslosen vom Betreuungsgeld, in Karlsruhe kassiert werden wird und sie aus einer solchen Blamage für Seehofer machen kann, was er aus der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen für ihren Röttgen gemacht hat. Auch die FDP, die auch auf Distanz hält, macht auch mit. Müsste für einen richtigen Liberalen der Frauentraum von Kindern nicht wie der Männertraum vom Ferrari behandelt werden? Als Privatsache, die den Staat und seine Kasse nichts angeht? Im Prinzip ja. Der Fiskus freilich finanziert unter engagierter Mitwirkung der FDP ja bereits den Männertraum aus allen Töpfen. Fast 60% aller neu zugelassenen Pkw sind sogenannte Dienstwagen, 80% sogar der Porsche. Und deren Fahrer sind das letzte Aufgebot der liberalen Partei. Kaufpreis und Betriebskosten werden von der Steuer abgesetzt. Die Staatskasse gibt damit für den Traum der Männer ein Mehrfaches dessen aus, was sie sich den Traum der Frauen, meinetwegen auch den böseren Traum, dass die Deutschen nicht aussterben, kosten lassen will. Vielleicht aber unterschätze ich das soziale Empfinden der Damen und Herren. Es könnte ja sein, dass die Millionäre das Betreuungsgeld für die Einrichtung von Kindertagesstätten spenden und sei es nur, um ihren pflichtvergessenen Lobbyisten zu zeigen, was Klassenbewusstsein ist.